Morning. Guten Morgen. Do you know, it's really, really interesting. Look at Proverbs chapter 17, verse 9 says. Es ist wirklich sehr, sehr interessant. Schau, was Sprüche 17, Vers 9 sagt. It says, he who covers over an offense promotes love, but whoever discloses the matter separates friends. Wer Vergehen zudeckt, strebt nach Liebe. Wer aber eine Sache aufrührt, entzweit Vertraute. Really interesting. Why does the Bible say that we even can separate friends through that? Wirklich interessant. Warum sagt die Bibel, dass wir dadurch sogar Freunde entzweien können? Because gossip will do that. It will always blow things out of proportion. Weil Geschwätz das immer tut. Es wird die Dinge immer unverhältnismäßig aufblähen. One thing saying, I heard this, and then the other said, I heard this. By the time you've heard it, it's already so distorted. Einer sagt, ich hörte das, der andere sagt, ich hörte dies. Wenn du es hörst, ist es bereits so verzerrt. So first of all, if we don't stop gossiping, we should stop people from coming to us and gossip. Wenn du nicht mit dem Geschwätz aufhörst, kannst du die Leute nicht davon abhalten, zu uns zu kommen, um zu tratschen. Because it will always get distorted. Always, always, always. Es wird immer verdreht werden. Immer, immer, immer. Besides that, the more I study the heart, the more I realize how perception is such a powerful thing. Je mehr ich das Herz studiert habe, desto mehr realisierte ich, wie die Wahrnehmung so kraftvoll ist. You know, what you perceive and what I do are two different things. Was du wahrnimmst und was ich tue, sind zwei verschiedene Dinge. They might be the same thing, but they might be so completely different. Sie könnten das Gleiche sein, sie könnten aber auch zwei ganz verschiedene Dinge sein. No, you can say something that I perceive as wonderful and somebody else perceives as terrible. It depends on our own heart. Du kannst etwas sagen, was ich als wunderbar wahrnehme und jemand anderes nimmt es als schrecklich wahr. Es hängt mit unserem eigenen Herzen zusammen. Think about this. Denk darüber nach. Now we have the assumption that our perception is the actual truth. Wir haben die Annahme, dass unsere Wahrnehmung die tatsächliche Wahrheit ist. And now we talk to the other one because we know it's the truth. Nun reden wir mit dem anderen, weil wir wissen, dass es die Wahrheit ist. Now what happens? Was passiert? What we now only share the truth might be completely off. Was wir nun als die Wahrheit teilen, könnte völlig daneben sein. And through this we can actually destroy somebody's reputation. Und dadurch können wir tatsächlich den Ruf von jemandem zerstören. You know, it happens so many times, not only in the church, but also in life. Es passiert so oft, nicht nur in der Gemeinde, auch im Leben. Today, through the internet, it's even more powerful. Heute mit dem Internet hat es noch mehr Macht. Do you know, many, many, not so many years ago actually, I don't know, maybe 10 years ago, maybe 9 years ago. Vor vielen Jahren, nicht so vielen, vor 10, vielleicht vor 9 Jahren. Debbie decided that she would like to go to college. Beschloss Debbie, dass sie aufs College gehen will. She always wanted to, but because the children were little and then we moved to America, she never could. Sie wollte es immer tun, als die Kinder klein waren, als wir nach Amerika zogen, konnte sie es nie tun. So she finally did. Schließlich hat sie es getan. And she did a degree in graphic design. Sie schloss als Grafikgestalterin ab. You know, while she did this degree and she showed me some of the stuff that they can do, I said to her. Als sie den Abschluss machte und mir zeigte, was man damit alles machen kann, sagte ich zu ihr. I said, I don't care who shows me what, I don't believe anything anymore I see. Es ist egal, wer mir was zeigt, ich glaube nichts mehr, was ich sehe. You know, if you are really, really good. Wenn du wirklich gut bist. You could make a video of me kissing a strange woman and it looks like I'm really kissing her. Könntest du ein Video von mir machen, wie ich eine fremde Frau küsse und es würde wirklich so ausschauen, als ob ich sie küsse? That's how good people are. Also they're really good. So gut sind die Grafiker. Sie sind es wirklich. So think about it. Denk darüber nach. What do? We say things on the internet and we think, oh, I saw it, so it has to be true, but it's gossip. Was wir machen ist, wir sehen Dinge im Internet und denken, oh, ich habe es gesehen, es muss wahr sein. Aber das sind Gerüchte. And we pass the same thing on. Und wir geben dieselbe Sache weiter. You know, don't you think gossip is only what you say to somebody? It's also what we spread. Denke nicht, dass Gerüchte nur das sind, was wir zu jemandem sagen. Es ist auch das, was wir verbreiten. And today the biggest gossip is happening on the internet. Und heute findet die größte Gerüchteküche im Internet statt. You know, when people send me links something and say, Reinhard, you should look what they're saying about you. I use my favorite button. to the computer. Wenn mir Leute Links schicken und sagen, Reinhard, du solltest lesen, was sie über dich sagen, dann benutze ich meine Lieblingstaste im Computer. Which is the delete button. Die Löschtaste. Ah, so Reinhard, you're not even willing to change, huh? You're not open for criticism. Ah, Reinhard, du bist nicht offen für Veränderung, du bist nicht offen für Kritik. Very much so. Sehr sogar. But do it how Jesus said, come to me. Aber mach es, wie Jesus es sagte und komm zu mir. So if you come to me, I will listen. Wenn du zu mir kommst, werde ich zuhören. And then we can talk through and figure out if there's any value to it. Und dann können wir es durchdiskutieren und herausfinden, ob irgendetwas daran wahr ist. You know, if it's valid, then I have to change. But if it's not valid, then well, let's talk about it. Wenn es stimmt, dann muss ich mich ändern. Wenn es nicht stimmt, dann lass uns darüber sprechen. But if somebody talks about me and puts something in the internet and somebody else wants me to see what they said and then maybe defend myself, I will never do that. Wenn jemand über mich spricht und etwas ins Internet stellt und jemand anders will, dass ich sehe, was sie sagten, um mich vielleicht zu verteidigen, ich werde dies nie tun. Because it's called gossip. Denn das nennt sich Gerüchte. So why should I get into gossip even if it's against me? Warum soll ich mich auf Gerüchte einlassen, auch wenn es gegen mich ist? You know, there are people who have they think they have the calling from God to be spiritual watchdogs over the truth. Es gibt Leute, die glauben, dass sie den Ruf von Gott haben, dass sie geistige Wachhunde über die Wahrheit sind. Anybody who is used by God today. Jeder, der heute von Gott gebraucht wird. If you would like to, you can find bad stuff about them on the internet. Wenn du willst, kannst du über sie im Internet schlechte Nachrichten lesen. You know, whatever, Bill Johnson, anybody. Wer auch immer, Bill Johnson, jeder. No matter what great man of God. Egal welch großer Mann Gottes. You will find something bad. Du wirst etwas Schlechtes finden. Let me give you a good advice. Lass mich dir einen guten Rat geben. Don't watch it. Schau es nicht an. Don't listen to it. Hör es nicht an. Well, Reinhard, shall I ignore things? Reinhard, sollen wir Dinge ignorieren? Listen to me. If these people have a problem with who any preacher in the world preaches, they need to go to that preacher, not gossip. Hör mir zu. Wenn diese Leute ein Problem damit haben, wenn irgendein Prediger der Welt predigt, müssen sie zu diesem Prediger gehen und nicht über sie reden. If you open your heart to this, you're literally opening yourself to gossip and you will poison yourself. Wenn du dein Herz dafür öffnest, öffnest du dich wortwörtlich für Gerüchte und wirst dich selber vergiften. And then you will poison other people. Und dann wirst du andere Menschen vergiften. So especially with this media world today, I believe you have to be very careful. Speziell mit dieser Medienwelt heute glaube ich, dass wir sehr vorsichtig sein müssen. But we've been so accustomed that bad news sells better than good news. Wir sind uns so gewohnt, dass sich schlechte Nachrichten besser verkaufen als gute Nachrichten. But we love to read all the bad news. Dass wir es lieben, all die schlechten Nachrichten zu lesen. That's why I hate the news. Deswegen hasse ich die Nachrichten. Because the news is nothing but bad news. Denn Nachrichten sind nichts anderes als schlechte Nachrichten. You know, the best way to get the news from is get it from the heavenly place. Der beste Ort, von dem du Nachrichten bekommen kannst, ist vom Himmel. So if you think you know somebody about any preacher or any person, wenn du denkst, dass du etwas wissen musst über irgendeinen Prediger oder über irgendeine Person, go to the heavenly places where you are seated and talk to Jesus. Gehe zu den himmlischen Orten, wo du sitzt und frage Jesus. And ask him what he thinks. Und frage ihn, was er denkt. And he will reveal you his heart. Und er wird dir sein Herz offenbaren. I promise you, he'll stop all gossip. Ich verspreche dir, er wird jedes Gerücht zum Stoppen bringen. Continue tomorrow. Wir fahren morgen weiter.